Background am Gespräch. Und die Mission geteilt moderiert vom Klotz Heimetz. Guten Mittag, Klotz. Schöne guten Mittag. Frankreich steht für eine enge Zäsur. Nach nie wird extrem droht so nur in einer Regierungsbildung wie Lohm. Der junge Shootingstar und Protégé von Marine Le Pen, Jordan Bardella, sieht sich bereit für den nächsten französischen Premier zu gehen. Und wir werden sich weisen, wie viel auf den Appell gelauscht hat, für Barrage gegen das Rassemblement National zu machen. Ich begrüße heute in der 24. Tour von den Neuwahlen nach Frankreich zwei Politiker, die immer nur eine lange aktive politische Karriere so an der Konstellation noch nicht bei uns im Studio hatten, mit denen hier Expertise an diesen Zeiten gefroht ist, für anzuordnen, anzudiskutieren, wie es um Sonntag könnte weitergehen, an Frankreich und auch an der ganzen Europäischen Union. Jetzt sind das den früheren CSV-Premier und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und auch den früheren LSAP-Außenminister Jean Asselborn. Guten Mittag. Guten Mittag. Herr Juncker, was meint ihr? Plönerten Jordan Bardella muss an der Matignon kriegt Frankreich eine rechtsextreme Regierung. Die lässt Sondagen die Soje lommel dem Rassemblement National keine absolute Majorität mehr voraus. Ich hätte gut nichts dagegen, wenn ich plönere. Aber nicht an Matignon, nicht als französischer Premier von dem Mende Juni, der sein Unwesen kann treiben. Die Situation in Frankreich, die möchte mich besucht. Mit das nicht mehr Frankreich, den Rechtsstrahl, den also viele Plätze in Europa festzustellen, und übrigens nicht nehmen in Europa, erst Zeit, wo Zeit kompliziert ist, wo dann von den Rechtsextremen noch nicht wart, von den Populisten sich durch eine besonders Einfachheit, den Simplicissimus auszeichnen, und wir leben in keiner guten Zeit. Wir leben in keiner guten Zeit. Ich wollte für den Anfang von der Sendung ein bisschen bei Frankreich bleiben. Schon aus, aber egal, wie es hier ausgeht, aber es steht fest, als Notbestand wird viel mehr schwer zu regieren. Sind auch wenn wir keine rechtsextreme Regierung kriegen, dann den Präsident Macron ist durch seine Harakiri geschwächt. Koalitionen gehen wir lange nicht mehr in Frankreich. Da könnte er vielleicht eine Technokratenregierung aufkommen, eine Minoritätsregierung. Ja, da riskiert den Hexagon die nächsten Jahre eine komplette politische Stillstand. Du wenn ich viel dabei nehme, das könnte natürlich antreten. Also ich meine nicht, dass eine Decision von großem Leadership war, von Präsident Macron für das Moment abzulesen. Effektiv, wenn den Sondage guckt, durch die allerletzte, jedenfalls die stärkste Partei scheint den Rassemblement National zu gehen, dann sind natürlich da mit Jean-Claude total d'accord. In England haben wir gesehen, wie sehr das geht, den Arteno als den neuen Premier genannt, das geht in Frankreich nicht. Ich meine, das Schlimmste wird kein Geschehen, natürlich, als das eine absolute Majorität für den Rassemblement National, das scheint ja durch das System geblockt zu sein, aber es gibt höchstwahrscheinlich ein Parlament ohne eine Majorität. Ich meine, für dann den Premierminister zu nennen. Der Bardella hat sich auch immer so gespielt, dass sie nicht mehr just gewonnen hätte, wenn eine absolute Majorität da wäre. Also ich weiß nicht, meinen wissen wir natürlich mehr, wir wissen schon Sonntagabend mehr, aber das scheint mir Chaos zu gehen nach Frankreich, und das ist nicht nur für Frankreich schlecht, sondern für ganz Europa. Ja, gerade in diesen Zeiten, Herr Juncker, Chaos an einem Land wie Frankreich, was der Motto ist, an der EU und darüber raus. Das ist ja auch schon Chaos. Ja, der Motto, der französische Motto, dort die letzte Zeit nicht mehr viel Positives fertig bringt. Auch weil das deutsch-französische Verhältnis ein bisschen gesteuert ist, die verdrohen sich nicht ganz gut. Das ist aber nichts Neues an der europäischen Politik. Der Jean nicht mehr war bei vielen Sitzungen dabei, wo er gesehen hat, dass Deutschland und Frankreich nicht beieinander kommen. Das heißt, er hat da kleine Letzte hingebracht, für die zwei beieinander zu bringen. Und das geht aber in einer Konstellation, wo die Rechtsradikalen in Frankreich, die prädominant politisch vor sind, durch als Hölle von Bausen für das deutsch-französische Verhältnis wahrscheinlich von dem Bardella überhaupt nicht gewünscht, weil sein Zürich ist nicht die Kohäsion von der Europäischen Union, sein Zürich ist erstens für die Programmatik, die er vertritt, zum Gesetz zu machen. Und zweitens für zu weisen, dass ihn als Franzos die anderen Länder nicht braucht. Wenn an Europa ein Reflex antritt, den da besteht, dass er sich just selber auf seinen eigenen Nöbel guckt und fährt, gewinnt so viel Plagisches gesehen, wenn er in anderen guckt, dann da geht es schief. Die Rechtsradikal, also der Front Républicain, meine ich, für mich ist das dann immer der Front National. Also der Rassemblement National. Rassemblement National ist das Wichtigste. An dem, das ist auch schon eine andere Etikett. Ja, das ist eine andere Etikett. Und sie bauen ja Position für Position auf. Eigentlich muss ich froh darüber sein, dass sie nicht mehr aus der Europäischen Union rausfällt, dass sie nicht mehr aus dem Euro rausfällt. dass so und sie wären auch für Europa. Das ist ein Lipservice, das ist ein Lippenbekenntnis. Mhm. Gut, das bricht wird dafür. Das ist nicht wert, die Aussagen, und weiß ich nicht, weil sie doch selber nicht wissen, wohin ihre Kurs sie an Eis feiert. Das ist ganz besorgt. Das tut er ja effektiv über die letzten Jahre. Du hast schon gemerkt, schon Assebrand Marine Le Pen, wie sie auch mit ihrem Pap gebracht hat, der ja offen an Antisemit, wenn Negationisten, hat die ganze Partei ja mehr wählbar gemacht. Das ist ja am Anfang eine ganze Strategie da drin. Ja, wir sind nur nach Tausenden. Tausende Kandidaten vom Rassemblement National, die Negationisten sind, die Antisemiten sind und die Rassisten als Xenophobe sind. Es hat sich herausgestellt in den letzten 2-3 Jahren, von allem dem Mond, hat eine große Recherche gemacht. Da war ein dabei aus dem Elsass, eine Kandidatin an der zweiten Runde, hast du nicht gesagt, den Jean-Marie Le Pen, den allen, wir also für ihn immer eine Referenz. Du hast nur geschweigt, und dann hat er gesagt, die wird schon, du weißt, die wird den Krematoire, dass da den Detail von der Geschichte ja. Den wird dann nicht fertig bricht, für das dann zu kontern. So, dass ich gemengen, dass mal ganz klar, und da sind wir uns eins, der Front National hört, oder der Rassemblement National hört am Kap, für die zwei wieder Europäische Union, für du, das wird Union kaputt zu schlagen. Ja. Sie wollen nach Schuss Europa hauen, für ihr Entrennen, aber sie wollen nicht mehr, das wird Union hauen. Sie wollen nicht, dass zu Brüssel eng, ja, die Union geht, die sich anmöcht anzeigen für Frankreich. Und das tut das gesehen, zum Beispiel auch beim Kaczynski in Polen, du hast gesehen, beim Orban natürlich, an Hayes, ob der nämlich da lehnt. Und das ist gefährlich. Von Mengen mit Jean-Claude den Duo, oder wie ich es nennen, Frankreich, die Franco-Allemand, nicht mehr besteht da Europa, wie man das kann, besteht nicht mehr. Dann funktioniert das nicht. Muss ich immer daran erinnern, dass das Europa heute gegründet ist, für das die Deutschen und Französisch sich nicht mehr bekriegen. Das ist ja der Sinn davon. Das ist ein Fassade, ich glaube also auch nicht daran, wenn Jordan Bardella betont, sie geben die Institutionen respektieren, Sanato wollen sie auch nicht mehr raus, aber solange der Krieg ist aufgesucht. Ja, aber ich meine, das Problem, das wir haben, generell an der politischen Landschaft, ist nicht nehmen, dass die Rechtsradikal mehr stärker sind. Das große Problem ist, dass immer mehr Leute recht gehen. Wie war das da so, Ihrer Meinung nach? Das ist so, weil die Leute vergesslich sind, nicht mehr wissen, zu was für komplizierten Situationen, dass es feiert, weil rechtsradikale Ideen greifen. Ich stelle aber fest, in vielen Ländern, dass die rechtsradikale Problematik bei vielen Leuten fängt. Und das tut auch damit zu tun, dass es auch die klassisch politischen Parteien, Sozialisten, die Christlich-Sozial, die Liberal, nicht energisch genug auftreten gegen die rechtsradikale. Das meine ich doch noch fest, dass viele klassische Politiker ähnlich schwätzen wie die Rechtsradikalen. Und das feiert zu einem Durcheinander. Und ich habe sie bei Rechtsradikalen stoppen und sich hin an den Weg stellen. Ich kann mich ewig daran erinnern, wie ich Kommissionspräsident war, ich habe meine Untrittsrede am Parlament gehalten. Du hast Madame Le Pen abgestanden und hat gesagt, nachdem sie Lützebüß beschossen hat, wir wären Finanzgangster und so weiter und so fort, gesagt, Herr Juncker, der kriegt meine Stimme nicht. Und ich bin nicht abgeschlossen, ich sage, Madame Le Pen, ich will erst stimmen. Ich will nicht Präsident von der Kommission gehen, mit den Stimmen von der Rechtsradikal. Einfach nee sagen, das ist wichtig. Aber das ist auch wichtig, die Argumente beim Entstehen und beim Vervollständigen von ihrem Argumentarium energisch, inhaltlich zu bekämpfen. Ich meine, nach Frankreich, wenn ich da zu das war anders bei dem allen. Das war ganz einfach. Ausländer, Kriminalität. Sie wollen als Job, sie wollen als Arbeitsplatz, wir brauchen sie nicht. Du könntest ja die zweite Etappe von dem sie machen, das war ja noch schlimmer. Ja. Ein Grand Remplacement. Ja. Natürlich durch die Religion, durch den Islam, natürlich Leute, die eine Haut von nicht vielleicht kulturell auch denken, dass die eigentlich, dass die als Identität geben, Futti machen. Das ist der zweite. Und dann der dritte, was dabei kommt, auf Frankreich, und dann, das ist die Bolloré. Die Bolloré, das ist ein massiv Maschinen für Propaganda, das geht von CNews, dem Pascal Prodo, über Europe 1, leider, aber auch der Journal du Dimanche, die total auf ein rechtsextrem Schien gegangen sind. An Deutschland, wenn man das vergleicht, und das vielleicht ein von Ursache, wie weit das die AfD die zweitstärkste Partei ist, aber nicht so stark ist wie in Frankreich, weil da gibt es Bildzeitung, d'accord, vielleicht mit allem. Aber es gibt aber auch viel, der Spiegel, Süddeutsche Zeit und so weiter, die wirklich dagegen teilen. An Deutschland sind Leute auf die Straße gegangen gegen die AfD. Ja, ja. Kirchen haben gesagt, keine AfD-Stimmen. Viele Betriebe haben gesagt, keine AfD. Das hat er in Frankreich nicht gesehen. Und er sieht es heute noch nicht. Und dafür gebe ich meine, die Resistenz. Ja, aber die Resistenz gegen die Rätselmovement, den ist nicht lang für Politiker zu machen. Die muss aus der Gesellschaft durchkommen. Muss aus der Gesellschaft kommen. Du hast auch Reconquête auch genannt. Eric Zemmour, der könnte mit seinen extremen Ideologen auch nicht so an Demos und möchte ein Rassemblement National. Noch mehr salonsfähig auch. Ja, mit dem Seemur, was die Gelungenen ist, den hat eigentlich dafür gesorgt, dass mehr Leute im Rassemblement National zustimmen, wie viel drin, weil hin ist mehr radikal. Das ist einfach Schmange, die rechtspolitisch, ja, rechtspopulistisch ticken, die so, dann stimmen wir für die Le Pen-Partei, aber nicht für die Seemur-Partei, aber fühlen sich dann doch noch moralisch an der Reihe, weil sie nicht die ganze Rätsel. Und dann hat Mario Marichal, der das hier zurückgegangen bei Le Pen. Und auch die Seemur, also der Stützki von Bolloré. Der Bolloré hat den bei an der Figaro. Figaro war so am Wackeln. Muss ich ganz klar sehen. Dürfen die ganze Presse auf Frankreich ist ganz stark in der Dinger Schlapp von der extremen Dort. Den haben die Presse, Herr Assebahn, mit dem Herrn Juncker, hat für den auch gesagt, die etablierten Parteien. Und die haben nicht auch eine Schuld mit drin, dass sie noch immer nicht den richtigen Umgang fanden. Sie haben in Frankreich mehr an anderen Ländern mit der extremen Dort. Wie auch argumentativ sie zu zahlen. Ja, also mein Position, ich weiß nicht, ob Jean-Claude Thomas d'accord ist, zum Beispiel an der Migration. Es tut keinen Sinn, dass man als etablierte Partei denen nur lebt. Ja. Die kriegen nicht drin. Und muss ihnen die Courage haben, zu sagen, dass Menschlichkeit an einer Zeit lebt, wo es Krieger geht, und dass Leute aus dir Ticket kommen, und die muss man nicht alle guten Rollen, das packen wir nicht. Wir wollen es an Prozedur holen. Wir dürfen nicht auf den Weg gehen, und ich bin froh, dass das damals gemerkt hat, für zu sagen, Rwanda als für Mechelo River. Aber du weißt, dass das 15 Länder laufen in der Europäischen Union. Wir haben nach letztes Jahr am Juni 4 Länder. Das war Portugal, Irland, Deutschland, alles. Ja. Und dann ist das dagegen gewirrt. Am Recht, meine ich. Und das darf nicht abkommen. Ich meine, darf kein Kommissionspräsident geben, den das unterstützt. Das meine ich mir. Sie sind da ein bisschen noch der einsame Ruf, hallo. Ja, aber das ist egal. Das hält ja nicht von der Tatsache weg, dass das, was man so in der Genre nicht richtig ist. Wie viel wird lauschen, die all die einer dann nicht mehr darüber? Ja, das ist ja auch nicht so, dass all die einer geben. Immer mehr, aber. Ja, aber mit ganz vielen Nuancen. Also ich kenne die Situation an den einzelnen Ländern relativ gut, und es gibt kein einheitlich Front, es gibt eine einheitliche Ambiance, das ist das, was ich fährt. Die AfD, die sieht nicht dasselbe wie Le Pen und wie ich den? Zemmour? Nein, den Spitzenkandidat. De Bardella. De Bardella, ja. Die sind auch nicht dasselbe wie die AfD, an tel Punkt, dass sie sich von der AfD gelesen haben. Was also weist, dass das kein geschlossener Front ist. Mit das eine geschlossene Ambiance, wie ich das genannt habe. In der Nähe haben sie alle gute Comedy. Ja, so eine dicke Comedy, so wie den Nouveau Front populär in Frankreich. Ja, klar. Da gibt es ja die Gefahr von extremen Rätseln, mit geht aber auch das Gefahr von links. Also links, da sind Sozialisten nicht dabei, da sind anständig Leute. Mein Freund, Eisenfreund Hollande, den ich nur gemeldet habe, hat gesagt, ich meine, dass da nicht matt wird, die rechtsradikal wollen. Aber inhaltlich stellt aber die reorganisierte Gauche auch keine wirkliche Bedrohung für die rechtsradikal durch. Aber wenn die Front National nicht gewinnt, Mélenchon's Truppen gewonnen, dann ist die Situation für mich mehr erträglich. Aber sie ist aber gerade so kompliziert, weil das gibt doch keine Majorität. Und der Macron, den ist eigentlich nicht mehr richtig da. Ich habe mit dem Glücksmann noch keinen Kontakt. Raphael Glücksmann vom PS. Ja. Also, ich meine, dass der Teil, wenn sie sich nicht verbunden hätten, ja. Hat wir überhaupt keine Barrage für die absolute Majorität vom RN. ich bin auch kein Freund von Mélenchon. Also bestimmt nicht. Wir können ihn auch nicht alle gut intervieren. Wie problematisch ist der Personage dann, Jean Asselborn? Der kann ich auch in dem Sinne nicht so gefallen. Nein, nein, de Mélenchon gefällt mir privat nicht. Es gibt, ob der Gauche gibt es ein ganz anderer auch Methoden dann Rugehensweise für eine Position durchzulehnen. Dass all der die extremen Positionen da beziehen. Dürfen, muss ich wohl wissen, beim LRW sind die Leute Mélenchon. Da gibt es auch anständig Leute. Ja, ja. Und ich meine, ob der ganze Gauche, ich meine, nach Frankreich muss ich auch Geschichte gucken. Die Kommunisten wären ja nicht alle gut identisch mit dem, was man kennen vom Kommunismus aus, aus Moskau. Die haben geholfen, Frankreich auch zu befreien. Und das nämlich gilt natürlich auch für, weil Sozialisten und sich selber kaputt gemacht. Mit gibt es verloren meine Chance, eigentlich für, dass die Elefanten, die sich alle gut dort zertrippelt haben, an Ugefauert vom Glücksmann. Und ich fand, dass der François Hollande, also Kollege, dass der wirklich das richtig gemacht hat. Nicht der Walz, als auf die andere Seite getraut. Ja. Das fand ich nicht gut. Denn der Bernard Cazeneuve hat sich zurückgehalten, weil das Hollande sagt, so, das nicht für immer mehr zu reagieren, das für direkt zu reagieren. Und ich muss mich abbringen, für können mein Teil dazu beizutragen. Und nur zu eine Chance, so wie den Hero mal gesagt hat, Jean-Marc Hero, hat man gesagt, eine Chance für gewählt zu gehen zu Tüldo. Also, ja, aber ich fand das richtig, was Gros in Frankreich gemacht hat. Recht von denen, die sie nicht zusammen gerafft hatten. Da war der Front Républicain und der erste Front National. Nein, der Rassemblement National. Der Front Républicain, das ist ja überrascht. Also der National. Nicht zu stoppen gewesen. Extrem droht. Also. Ja. Ja. Und der Holland hat genau das gemacht, was die Lenz plädiert. Ja. Die klassischen Parteien an ihre Leute mussten sich an den Weg stellen. Und da darf keiner sich zu schuld sein. Ja. Den Holland, den Präsident, den hat auch andere Sachen zu tun. Und auf andere Sachen los, wie sie noch ein Jahr an der Assemblée National immer zu Wort zu melden. Mit das aber eigentlich eine moralische Stimme, von der ich froh bin, dass sie sie hat. Ja. Wie lange meint ihr dann, dass die Allianz, die neue Allianz, der Nouveau Front Populaire von der Gauche hält? Ich habe ganz ehrlich zusammengezammert. Ja, also das war eine Zeit von dich. Ja. An der Reihe. Geht schon nicht darum. Mujolo in Frankreich haben wir eigentlich drei Lehren. Das ist ja froh, wie du noch dabei bist. Ja, mit der Wert. Ich wollte nur sagen, Mujolo drei Lehren. Das ist das, geht es nach der Front Republikan. Front Republikan. Das ist eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, alles außer der Rassemblement National und außer LFI. Ne, was das geht, das geht. Ne, da ist der Front Républicain. Der Front Insoumise. Ja, so, lo meine ich auf der Gauche, wie lange das geht. Also, ich sehe nicht Leute wie den Holland, Leute wie den Mélenchon, dass die da zusammensetzen und vieles miteinander fertig bringen. Das sehe ich nicht. Ich sehe aber auch nicht, dass, holen wir mal hin, was die größte Wahrscheinlichkeit, dass der Rassemblement National kriegt, keine Majorität und ja, dann hängen da leid Frankreich da ohne Majorität. Der Präsident, das haben wir auch gesehen, auch in einem Regime präsidentiell wie in Amerika, wenn er keine Majorität hat am Parlament, wie schwer das denn das? Ja, ja. Denn Trump war ja 4 Monate lang Präsident, wie ihn alles blockiert hat für die Ukraine. Und hier in Frankreich, denn Macron hat auch gesehen, dass ohne Majorität, dass eben und da, für eine allen Konsequenz aus Menge Meinung nur, dass der Macron, so wie er 7 Jahre lang regiert hat, dass das drüber ist. Der Macron hat nicht mehr Kapazität, auch zu Brüssel. Und das geht ja immens kompliziert. Auch zu Brüssel, für zu schwätzen, aber nur von Frankreich, wenn er nicht gedenkt ist von einer Regierung. Ja? Also, nee, du gibt eine Konstitution, die sieht, dass es den Premierminister ist, den lädt die Politik von Frankreich. Wenn er so geschwätzt ist, meint er dann, dass dann noch die nächsten 3 Jahre wird, bis die nächste reguläre Echéance wird weiterführen? Ja, hier sieht schon dauernd, dass es bis 27 bleibt. Ja. Ich meine, der Macron, auch, was man vielleicht gesagt hat, ich weiß nicht, ob es d'accord war, das, was am meisten, meiner Meinung nach, seinen Kopf gedreht hat, dass sein Successor gibt Le Pen gehen. Und das, was ein Logo mehr hat, das ist an seinen Kopf leid, für so und so. Rassemblement National kriegt eine Verantwortung, da bricht ihn zusammen, bringt ihn nicht fertig und da sind wir den Direktstreben dort lassen. Wir sind eine immens gewohnte Hypothese. Ja, weil das wird froh, ob das dort abgeht. Tut ja auch keiner mehr geraschend, dass du bei den Neuwahlen der Rassemblement National echte Kraft gemacht hast. Doch, das war alles Sondage. Und du hast ja gesehen, bei den Europaparlamentswahlen nur den gesehen. das sind die Einstein. Bei der Europawahl war das nicht für die Stadt, die Einstein gehen, aber bei der Legislative ist das ja ein Premier gewesen. Aber sie waren die letzten Kehren, 19 schon bei der Europa waren die stärksten. Genau. Ja, ja, ja, ja. Bei der Legislative war es ja eine andere Kategorie. Ich habe mit Macron viel über die Sachen diskutiert, an dem Mensch als leider auch eine Portion Zynismus. Das ist das, was Jean-Claude gesagt hat. Er wollte eigentlich durch Beispiel und durch die Realität weisen, dass der Front National, Rassemblement, dass die muss vom Front nicht, können, dass die nicht können regieren. Dasselbe zählt aber auch, von, auch an einer anderen Form für die Rassemblée de Gauche. Die bringen auch nicht fertig, ein kohärentes Regierungsprogramm auf Bein zu bringen. Und ich fährt den von der Rassemblement National die relative Majorität am Parlament kriegt, dass sie probieren, die freischwebenden Künstler, die doch nach der GDP seid, zu ziehen, da geht es ein 60, 70. Ja. Und die Rätsparteien oder die Partei von der Mitte, im Fall von der Republikaner, die Rätspartei, weil die sind total Räts gehen, die geht es auch nicht mehr als eine bestimmende politische Kraft. Das wird nicht, sondern fünf der Republik, wo die Gaullisten in Existenz sind. Wo Giscardisten in Existenz sind. Ja. Das sind alle gefort, die Renew, dem Macron sind. Ja, ja, das also, Renew als Ensemble. Ja, in Frankreich. Ensemble, ja, aber ja, ja. In Europa sind sie Renew. Ja. Ja. Sie sollen die Leute stand da rumfahren, wenn die selber schon mal den Nimmse durch den Nick kommen. Ja, wenn sie changieren sollen. Ja, das ist auch typisch für Frankreich. Wo ich willkommen, wie sollen die Wähler sich da rumfahren? Das geht noch nicht kompliziert, Jean-Claude. Das bei der Geschichte von den Republikanern, du hast die Ciotti, den hast du rübergegangen als Präsident, Griet hat gestäibt, ein nationaler Präsident von den Republikanern. Und die Republikanern, das sind sieben verschiedene, das geht vom Vauquiers bis zum Copé und so weiter. Dürfer, ich meine, dass die Ciotti am Kap hat, du musst de Gesto für ein können, wenn es nicht durchgeht für das Rassemblement National, für können wir dran zu kommen. Ja. Das ist ja fertig im Reproché, ja, von der einen Partei, dass sie Minister gehen. Und fertig schon willkommen und du mal da, dass viel strategisch denke ich auch zwischen den zwei Tieren, was auch geschieht, also auch in Frankreich, der politischen Debatte und tanke Teil profitiert. Ja, wir gehen nicht davon, dass die wird dann verbarrascht geschwärzt, die Leute gehen abgerufen, am Anfang vier in zu wählen, den diametralement opposé aus von dem, was sie am ersten Tag gewählt hat, was ihren Ideologie entspricht. Auf Dauer können die Leute das ja aber auch nicht unbedingt mehr machen. Das ist ja auch die Frage, ob die Barrage überhaupt so funktioniert. Ja, ich wundere mich immer in Frankreich, aber schon lange wundere ich mich in Frankreich darüber, dass Parteien mengen, sie könnten so ein wie die Leute sollen stimmen, wenn sie sie gestimmt haben, dann müssen die anderen stimmen. Ich erkläre mich, dass die Leute, die haben die Republikaner gestimmt, wenn sie das nein kann machen, dann könnte Front National durch. Und also die verständlichen Republikaner, die dürft, die muss sich zurückziehen. Sozialisten haben sich überall zurückgezogen, der hat sie, wo hier Präsenz am zweiten Tour dazu gefeuert hat, dass der Front National eine reelle Chance kriegen. Und das ist aber zu begrüßen, dass die sich zusammen geduldet für das zu verändern. Ob Kleid sich daran erinnern. Ich sehe noch kein programmatisches Debatte in Frankreich. Ich gucke relativ viel französische Television, nicht CNews, News, das ist nicht mehr zu gucken. LCI. LCI, ja. Sie sind noch daneben gewesen. Da geht es just über Kombinationen. Da drin habe ich nicht Kombinationen. Wem hat wem, mit für Wert, hat einzig für Wert, was zu tun, dass sie den Front National, das Rassemblement National nicht wollen. Aber was sie inhaltlich wollen, das können die Wert. Ich will vielleicht, wenn es gerade da, dass er von diesem Kontakt extrem wichtig Herr Assemann, just mit der Frau verbunden. Das kann ich aber nicht laut den Leuten irgendwie so oktroyieren, haben wir den Barrage, aber für was sollen sie denen dann hier stimmen gehen? Ich will zuhören. Weil das zuhören sie ja nicht machen. Guckt, das hängt im Wahlsystem. Und in Europa geht es das Wahlsystem, den Franzosen haben. Und das Problem ist, dass bis jetzt, den wird à deux tours, der Union Nominale wird à deux tours, den ist beigehalten, für den Front National zu stoppen. Ja, sie waren alle gut nummer vier für das Beizahl, weil die nie eine Chance hat. Und das hat sich gedreht. Und nun wollen sie proportionell feiern, für eben nicht dem Front National die Forst zu gehen. Also das ist ja unmöglich, mit das, also denkbar, dass die über 200 Deputierten haben. Von 577. Ja, die kriegen sie aber. Die kriegen, ja. Von 577 an vier drinnen haben sie da sechs. Ja. Für der Front National, der Rassemblement National hat 10 Millionen Stimmen mehr wie den Macron wie den Präsident Kinos. Und das ist horrend, wie das gewusst ist. Aber natürlich, das ist nicht lang das Wahlsystem. Und du hast recht, da sind Leute, zum Beispiel Darmanin, die ist am Ballotage. Da sind Leute von der Gauche, die müssen für den Darmanin stimmen, für das der Rassemblement National nicht gestimmt wird. Du hast auch recht, für so eine Leute, die auch vergewaltigt, ob sie das machen. Das ist ein großes Problem für die Sondagen, die mal haben. Das sieht jeder ein, von den Spezialisten, der das mit extremer Vorsicht zu genießen. Die Wahlbedingung war ja auch das extrem höchst am Vergleich zu SOS-Wahlen. Das weiß ich noch nicht, und nur wird dann aus mir noch ein Kämming froh. Die Leute haben hier Sorgen, die sie ja manifest, sonst wäre ja auch den Zoller für Rassemblement National nicht den nicht los. Das sind nicht alles Rassisten, die ja auch dann für Jordan Bardelain, Marine Le Pen eben wählen. Eben mit dem dritten Wahlsystem. Wie sollen die Leute sich da irgendwie dann zurück bei die anderen Parteien, wie sollen sie zurück bei die etablierten Parteien darum fangen, wenn auch nicht inhaltlich etwas da wirklich proposiert wird, für ihnen am Alltag da zu helfen und Antworten auf ihre Frauen zu geben, die sie dann einfach haben. Ich will just beifügen, dass ich mich dagegen fehlen, für zu sagen, schon ich der Teil so auch undeuten, dass die klassische Partei Schuld und dem Stärken von den Rechtsradikalen wird. Auch nicht mit Schuld? Besser schon. Aber nicht integral. Die Leute selber sind auch schuld. Du hast ja kein Leid dargestellt, weil du kannst in den Willen nicht durchstellen, für Rechtsradikal Programmatik zu finden, zu überholen. Auch die Bürger, die sollen besorgt sein, die müssen auch einen Schritt an die richtige Richtung machen. Das ist nicht nur eine Sache von der Partei. Alle Franzosen, die mehr wählen geht, an denen der Rassemblement National stimmt, sollen sich freuen, von allen Franzosen das logisch machen. Von allen Franzosen nur der Rassemblement National gestimmt. Was für ein Land wäre Frankreich dann? Ausgedehnt auf den Rest von Europa. Und dann überall an Europa, an den 27 Ländern, dann sind ja schon viele, die infiziert sind, die rechtsradikal regieren. Was geht dann aus Europa? Was geht dann aus dem einzelnen Wähler, den der gestimmt hat? Also der Bürger hat auch eine Verpflichtung mehr als alle Franzosen, ein allein Frankreich. Dr. Franz de Lerbs, ich gebe eine kleine Nuance da dran bringen. Ich will das Beispiel von der Pensionsreform in Frankreich. Ja. Da sind Leute 3-4 Monate lang auf die Straße gegangen. Der Macron, wie Präsident, hat einen kapitalen Fehler gemacht und hat Force Intermediaire aufgeschafft. Der Corps Intermediaire. Wie wir so ein Force Vivler hat ihn aufgeschafft. Und das war etwas, wo für ein paar Milliarden, ich meine 6 oder 7 Milliarden zu spüren, das war kein Argument, für das so durchzuziehen. Und da gesagt, die Leute haben sich engagiert, da wären ja nicht lauter Extremisten auf der Straße, da wären ja 10-100.000 Leute auf der Straße und das gar kein. Es war gut kein Feedback eigentlich von den Regierenden. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach immens viel der Front National an schon, also an Versorgung will gedreht. Ich sehe schon ein Matschuld auch beim Emmanuel Macron. Also ich sehe ein Matschuld an dem Fall, du, ja, wir dürfen da. Schon ein langer Reis am Flieger mit Macron gemacht und Französisch-Guyana. Ja, ja. Und du sitzt man da am Flieger und du hast mir da erklärt, und dem Applaus von seinen 3-4 Ministern, die da dabei waren, hey, gib an Europa genau das machen, was man an Frankreich fertig wird, nämlich die klassische Partei Fütiz. Ja. Und das ist ihm an Frankreich jo, exemplarisch gelungen. Das greift auch an andere Länder an Europa in sich, weil du auch die Rechtsradikal gemerkt hast, es geht für die klassischen Parteien Fütiz. Die sind natürlich auch nicht an der allerbesten Form. Das ist aber verständlich, wenn auch nicht akzeptabel, weil die Situation an der Welt ist also enorm kompliziert. Wir sind in einer Situation, wo man verdächt, seit 1945 einen richtigen Krieg an Europa hat. Ob schon ich immer darüber staunen, dass Leute an Politiker an Press vergessen, dass wir am Balkan ich Krieg hatten. Wir haben ja viele Leute hier abgeholt. Wir wissen ja, für was das Mandat gemacht hat. Die sind fortgelaufen, weil du nämlich aus zu helfen. Das wäre der erste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Und los, du kriegst, dass das nicht direkt die Europäische Union, weil der Balkan ja auch nicht wäre. Wir sind auch nicht kräft genug als Europäische Union, für eine decisive Rolle zu spielen an dem Konflikt mit der Ukraine. Wie wir auch am Nahen Osten, du hast ja auch Spezialist, davon auch nicht richtig da sind, wenn es auf eine stark europäische Präsenz gibt. Und alles das bringt eine Atmosphäre mit sich, wo die Leute auch nicht mehr richtig wissen, wem sie sollen leben, an wem sie wert sollen leben. Die politischen Propositionen, die gemacht werden, die sind am Mengen an, wenn sie von jetzt radikal oder von längst radikal kommen. Nicht eine Politik finden, die ihr kann richtig an Zukunft befeuern. Das ist zu viel durcheinander. Und dafür kommen die mit einer einfachen Idee. Und die Radikal, die sind vielleicht auch die einzige Gegenstimme ja dann noch, weil die Leute auch das Gefühl und die anderen, du siehst sowieso, Jederin, das selbe ist. Just immer nur eine kurze Pause machen, Jean Assebon. Was muss du die nächste französische Regierung machen, für den Desarroid auch ein bisschen dem entgegenzuwirken? Wir sind noch wenig gesprungen. Ich wollte noch so einen wichtigen Punkt. Der Macron hat auch nach kapitalen Fehler gemacht, nicht die Rassemblement National an Gauche, Comtel, an Indepe gehört. Ja. Nicht zu allen zwei als Extremisten tituliert. Und glaubt man, das spielt an Zukunft. Da geht es Leute von der Droite, ne? Die müssen Gauche biedeln, dass sie sich stimmen. Das ist keine Chance mehr. Was das für ein Zynismus daraus? Ne? Ja, ja. Das hätte nie dürfen merken, dass in Hollande praktisch auf dieselbe Schiene gesagt hat, wie in Le Pen gesagt hat. Also, so, lo, er froh, die war lo. Was muss die nächste französische Regierung machen, für den dritten Trend auf Fleisch zu stoppen, auch en vue, bevor 27 sollten Emmanuel Macron so lange nach Präsident bleiben, für dann kein französische Präsidentin Marine Le Pen zu holen? Also, meine Damen, ich gebe teilweise so. Das allererste, was französische Politik zu machen hat, dass das Rassemblement National nicht die Regierung stellt. Das ist das allererste. Und alles, was von mir schwarz von einer nächsten französischen Regierung, das weiß kein Mensch. Das wissen Sie selber nicht. Da muss man ja aufwerten, was mir nur geschieht. Und dann an der Belsch oder an Holland, da wo du teilst, drei, vier Jahre, bis eine Regierung steht, das kann das gerade Frankreich auch so sehen. Dass sie natürlich gar nicht so gewinnt wie die anderen Länder. Nee, man will sie eben den Wortsystem da haben. Aber will sie nicht ein proportionell haben, das heißt, sie wissen nicht, wann eine Koalition ist. Französisch sind nicht länger, wenn sie das nämlich. Ja, wenn an der 5. Republik eben nicht. An der 5. Republik? Ja, die 4. Republik war ja. Die 5. Republik hat schon Konsequenz gegen die 4. Republik von de Gaulle. Aber auch denn de Gaulle sein System nach ein Kehr vom Regime präsidentiell, man hat gelehrt, ob du nicht am Anfang hast du ja nicht direkt gewählt, den französischen Präsident. Ne? Den hast du de Brede, 62, also nicht direkt. Aber dadurch hast du die Position natürlich ganz stärker als französischer Präsident, aber wenn er keine Majorität hat, können nicht viel mehr. Und dafür, die Spekulationen, die ich nicht beantworten kann, ich meine nach Frankreich, wenn du eine Regierung könnt, ich meine nur noch Inhalte. Ich habe ganz viel Strategie geschwärzt, mir was Leute interessiert, dass so inhaltlich. Kann ich dann zurück bei der Resonung gehen, nur der dritte Wahlkampagne, die mal läuft und die letzten Wochen? Ich meine, und den Resultaten an nur den Menschenverstand, den allerdings unterschiedlich stark verteilt, also nach der Bevölkerung an Frankreich, misst Französen dazu bringen, wenn sie eine große Nation wollen bleiben, was sie eigentlich schon nicht mehr sind aus diversen Gründen, dann müssen sie sich selber überwinden. Wenn die demokratischen Kräfte unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit sich am Ende der Morgen und an den Wochen danach so behören, dass sie zu näher fanden an eine kohärent, konsequent Politik entwerfen, dann ist die Gefahr vom Front National eigentlich nicht eliminiert, mir gestoppt, die kommen nicht an den Schalthebeln von der Macht. Und da mussten die klassischen Parteien an Zivilgesellschaft an Frankreich herbeifeiern. Weil wenn der nicht möchte, dann verselbstständigt sich die Präsenz von der extremen Droit und von ihrem Gedanken gut an den Regierungen von Europa. Und da sind wir vorbei an Hanne wieder. Das tust du mal. Ein vierlefes Schlusswort, wir machen eine kurze Pause und dann schwatzen wir eben, wie wird das Europa noch an der Zeit, die es bleibt. Den RTL Presseclub. Wat werden politisch Reperkussionen von den Neuwahlen für die Französische Assemblée sind? Hansen oder Schmidt, wie möchte Kurs für den Lützebäuer EU-Kommissär? Und was ist der Bilan von der CSVDP-Regierung, nachdem sein Erd meint um Roda ist? Wir schwätzen drüber am RTL Presseclub zusammen mit Ines Kurschert aus dem Wort, dem Paul Reuter vom Online-News-Magazin Reporter und dem Armand Back aus dem Terrorblatt. Den RTL Presseclub. Diese Sonde zwischen 11 und 12 auf RTL. Mega Solde bei Mivel Alvis zu Leideling. 20, 30, 40, 50% und sogar mehr. Ob Kischen, Salon, Schlafzimmer, Teppiche, Luchten und Happy Baby. Profitiert von bis zu 15% auf alle Neubestellungen. Just während der Solde bei Mivel Alvis zu Leideling. Mivel Alvis. Diese Sonde nummert für ihre Job. Mivel zu Lützebüsch. Background am Gespräch. Hallo, sind wir schon am Zurück an der Emission mit Jean-Claude Juncker und dem Jean-Assebon Mulot, notamment über Frankreich geschwärt, en vue vom zweiten Tour Mur mit den Gefährten Rechtsruck bei den Europawahlen, den aus der Demos nicht angetreten gewirscht am Europaparlament. Ob man es da haben nach einer demokratischen Majorität, auch von den rechtspopulistischen Parteien, die auch im Zulauf gewonnen haben. Mit vier und allem riskieren immer mehr nationale Regierungen mit rechtspopulistischer Bedeligung nachflossen zu kriegen. Italien, Holland, du hast Regierungen das Woche veredigt gehen. Frankreich weiß man nicht, wie das ausgeht. An der Belge, da so der flamännische Nationalisten Bert de Wever, den als Präformateur mit der Regierungsformation am Gang ist. Nicht zu vergessen Ungarn, Slowakei. Das ist sicher noch mehr ein großes Risiko für die europäische Politik, für die gemeinsamen Wahlen, wenn am Niveau vom Conseil, also von den Regierungen, anti-europäische Kräfte zu und auszubauen. Ja, also wenn da Frankreich gibt dabei zählen, dann sind wir bei einer Minorität der Blockage. Ja, ja. Da geschieht nichts mehr. Da schweizt man nicht mehr von einer Unanimität, dann ist Europa blockiert. Und das, was ich probiert habe zu sagen, ich meine, die Leute, die da auf dem Rätselbord sind, die wollen, dass Europa, wie wir es kennen, mit ihren Werten, wollen kaputt schlagen. Und sie wollen nach Schuss hier eigen Interesse, hier national Interesse, wollen sie verteidigen, aber nicht mit das, was eigentlich, ja, wie ich gesagt habe, die Rechtsstaatlichkeit für und allem. Bei der Rechtsstaatlichkeit, wir wissen ja dann zwei, wenn die verflitt, da sind wir da, wo haut der Putin ist. Das heißt, da sind wir an einer Diktatur. An den Illiberalismus, ich meine, da warst du mal d'accord, das ist der Weg an Diktatur, das ist nicht der Weg zurück an da das Zwischenetapp, ja, voilà. Und dafür, ich meine, das, um was es geht an Europa. Und das muss sehen, ich habe noch probiert, für die Wahlen an verschiedenen Ländern, meine Meinung darüber zu sagen, was ich, war viel gut Eko, aber was ich nicht kapiere bis jetzt, dass Leute, die auf die Tätigkeit gestimmt haben, zu über fünf Ländern, sind Leute, dass du wie in Deutschland so massiv die AfD da gestimmt hast. Aber was ist dann noch die Kasse? Das wird Schengen zum Beispiel, das ist der Europa, dass die jungen Leute reisen können an 29 Länder ohne Jugendhalt zu gehen. Auch Erasmus Plus, dass sie können studieren. Das ist AfD, die das gemacht hat. Das wollen sie alles futtigschlagen. Und dafür muss ich am Ende natürlich noch nicht verdammen, was junge Leute wie sie an Europa rauswissen. Aber wenn das Europa hier changiert geht, als eine Werte, dann ist es nicht mehr garantiert. Für alle auch nicht mit Frieden. Ne? Und dafür, das schon, wir sind an einer Zwischenzeit, wo viele es geht. Ich meine, nur im Zweiten Weltkrieg, dass Europa nicht mehr so kontestiert gehen, dann steht nicht mehr so im Spiel, wie du warst. Ja. Das ist auch so, es will ja kein Anfang mehr aus der EU austreten. Der Brexit hat gewiesen, zu was das feiert. Nur als Ziel, die Europa von Nationen an Europa verbannen, für die zu schon, Herr Juncker. Alles schlecht reden, ersetzen bleiben, das ist auch eine gelungen Methode. Die Engländer sind rausgegangen, schon das bedauert, weil Englisch Volk das wollte. Und für was hat das Englisch Volk das wollte? Weil sie 40 Jahre lang gezählt haben. Das ist gut gesagt, die Europäische Union für das Wirtschaft, aber die Politische Union, Entfernungsunion, das wollen wir nicht. Wir haben zu viel, auch am klassischen politischen Spektrum, Teilzeit-Europäer. Die just das blicken, was hinten an die Kurve passt und was hinten an die Krone passt. Und das ist ein gefährliche Tendenz, die geht an alle Länder. Wir sind auch als Lützburg nicht immer frei davon gewesen. Und sind sowieso der Meinung, wann die Rechtspopulisten zu Lützburg ihre Spitzenkandidaten gefunden, den Leute gefällt, da sind die auch ganz sehr über 10%. Ich finde das nie in der Schad. Ein Kehr hat auch so eine Lützburg Partei wie geheischt, sich bei der Wahl gemeldet, die hat 4% gekriegt. Ah ja, das war die von Tating. Ja, ja, genau. Das 4% an einem Land, was kein vergleichbares Problem hat mit den Problemen von anderen Ländern. Das ist enorm viel. Aber wenn das nicht gebremst wird von den anderen Parteien oder von den Leuten, die wollen gegangen sind, no, dann hätten die das Unwesen getrieben. Ich meine, was die klassische Partei, wie sie immer nennen, also die Genossen, die Schwarzen und die Blau, wenn die müssen eigentlich... Vergesst die Grünen nicht, ich meine die nicht. Ja, die Grünen gehören mich, ja, für mich auch zum europäischen Kreis, ja, klar. Schon, das hat ich noch dafür plädiert. Und das ist auch, ich weiß nicht, ich habe so viele Interviews, dass ich nicht mehr weiß, was ich vor gesagt habe. Ich weiß auch, dass ich immer dasselbe so, dass die Grünen auch müssen an die Majorität vom Europäischen Parlament rankommen. Aber was die klassische Parteien inklusiv die Grünen müssen machen, dass die Leute für den jungen Leute erklären, was wirklich ändert, wenn überall die Rätsel in die Pouvoir kommen. Müssen die jungen Leute noch die Ehler fragen, weil da wirklich ganz furcht über all der Allstunden Grenzkontrollen an Europa haben. Das ist ja besonders spannend für Leute, die viel Frontalien an ihr Land kommen. Ja, auch gerade da, vielleicht noch kurz wie bei Frankreich zurück, zu gehen in der Grenzregion, ja, was der Rassemblement National gewirkt hat, das war ein Zuschauungswert, der über 40%. Das ist nicht 40, das ist. Und die schaffen alle gut nahe. Ja. Also die kommen da plötzlich beschaffen, also eigentlich müssen es verboten sein, für ein anderes Land zu schaffen, wenn dann das Land Frankreich wird. Die wollen kein Salarien aus anderen Ländern. Wir sind aber froh, dass sie zu Lützburg ein Erbis fanden oder ein gutes Pei kriegen, die mehr heißen als wir in Frankreich. Die müssen die jungen Leute und auch die anderen froh, will das wirklich, dass den Euro aufgeschafft wird. Das finde ich jetzt radikal lang versicht, am Gespräch aufrecht zu halten. Will das wirklich, dass dann nicht mehr können am Ausland studieren. Weil da wirklich, dass die jungen Leute müssen an ihrem nationalen Feierl sitzen bleiben, dann dass sie nicht an die Welt rauskommen für zu studieren. Will da das alles? Mhm. Weil ein paar so Beispiele nennt, was ändert von die einer, wie sie nennen, und die Puffer kommen, namhaft mich benennt, und die Leute will da das. Weil die Leute wissen nicht immer, was das am Detail heißt, wenn die klassische Politik ob ihr nennen könnt. Und dafür im Englisch muss ich mehr offensiv, auch in Argumentation, mit der extrem dort, und noch mit Teilen von den Linksradikalen umgehen, an dem ein Problem benennt. Mit die extremen Drohten, die heute zum Teil auch verschiedene Gesichter. Giorgia Meloni in Italien hat bis los, sich auf europäischem Niveau nicht so viel zu Schuld kommen gelassen. Ich sehe das nicht so positiv, wie der das beschreibt. Ich sehe noch meinen Parteikollegen in Europa, dort, die da an der Europäische Volkspartei gesagt hat, positiv. Also schon ist der Dat das ist aber die gleiche Partei in Europa. Insofern soll das den konzerniert machen. Meloni hält sich an Europa anständig. Ich finde aber nicht vergisst, was alles gezählt hat, sie an der Partei, für an die Regierung zu kommen. Für mich zählt auch, wer die führende Wahlen sieht. Auch von den Gott sei Dank nur die Wahlen nicht appliziert. Meloni hat den Flüchtlingsdeal gestimmt. Die neue Polen, mein Freund Donald Tusk, der hat dagegen gestimmt. Also die Grenzen verschwommen. Ja, ja. Also da habe ich vielleicht ein Wort zu Italien, so eine Menge sieht. Ja. Also ich gebe Mengen, man Meloni muss in unheimlich passen. Ja. Das Giorgia und das Meloni. Meloni hat den Draghi an Russisch an Next Generation Milliarden, die müssten natürlich deblockiert werden, hat Italien ein Territorium. Das andere, wenn da guckt, lang, das Logo von Fratelli d'Italia. Du hast Flamme dran. Ne? Mhm. Und die Flamme ist vom MSI. Ne? Die 1946 aus dem gegründet, ging direkt, dem die Mussolini nicht mehr da war. Und da ist ein klarer Zeichen. Was hat das? Also, sie hat sich noch nie davon distanziert. So, du hast dann einen ganz bekannten Journalist an Italien, den wollte auf der Television sie wirklich dazu bringen, dass sie sich damit erklären, was das geschieht und das ekartiert. Da sind also schon echt Journalisten, die nicht mehr können frei hier Meinung sagen, das ist extrem gefährlich. Das da den. Das über eine Recherche, just wie du anzuhaken, ja. Mit ihrer Jugend. Das zweite, weil ich so... Sie kann Beruf auf einer anderen Mann, der Moni Benito, also Ferun, also, weil du gesagt hast, noch der Trichter. Madame Meloni sagt, lohnt nach. Und hat das nicht zurückgezogen, auch nachdem sie aufgefordert ging, dass das zurückzuziehen, dass der Mussolini der größte Staatsmann von 1900 war. Aber merci. Ich wollte nach der Zweite, so wird meiner Meinung nach akut gefährlich gehen. Das ist die Changement von der Konstitution. An Italien war der Präsident immer der ruhende Pol. Das ist viel gestritten in Italien, aber das war immer, egal wie geherrscht hat, war immer der ruhende Pol. Meloni hat sich am Kopf, also hat jede Etappe gemacht. Am Senat, als die Reform von der Verfassung umgeholt ging, für die Kompetenzen vom Präsidenten für die aufzuschaffen und zu der Regierung zu gehen. Das ist etwas, was Menge Meinung gibt, ja, ganz Italien und Fackeln kriegen. Und da gibt es auch einen immensen Debatt, weil da geht es in der Tür am Senat, das kommt dann an die Chamber hoch, aber es muss ein Referendum, da muss ich feststellen. Sie ist ganz beliebt in Italien, sie weiß, wie sich da lädt. Das gibt für Italien eine große Herausforderung. An Italien als die dritte, das weißt du besser wie ich, die dritte Ökonomie an Europa. Aber wenn wir da an eine Situation kommen, wo wirklich nicht Frankreich, die Grundwerte von der Europäischen Union nicht mehr am Vordergrund stehen. An Holland tun wir das. Ja. Holland war immer ein Land, was am Cockpit sitzt, für Europa führen zu bringen. Hallo, sind sie so und sie, wir sind ein guter Partner von der Europäischen Union. Da müssen Sie sich vorstellen, als Gründungsland von der Europäischen Union. Sie machen also, sie ja Grenzkontrollen. Natürlich, wir machen eine Diagnose, wie man so, was können wir machen, da geht mir. Wenn ich das kein Sohn an drei wieder, ich meine, da kriegt ihr den Nobelpreis. So einfach ist es nicht. Aber für den Holländer da kurz zu bleiben, dass sie die neue Regierung veredelt gehen, der Gerd Wilders, Islamkritiker, Feind, wenn ich dann will nennen, Rechtspopulist, das war selber nicht dabei, wir sind Prise aus Cloado. Holland will den gemeinsamen Asyl- und Migrationspakt nicht anhalten, den am Anfang sollte umgesetzt werden, in den nächsten zwei Jahren das strengste Asylrecht abfeiern, eine Grenzkontrolle abfeiern. Kann das Land das einfach so machen? Das ist ein bisschen mehr kompliziert, wie Herr Wilders sich das vorstellt. Er hat sich nicht richtig mit Europa beschäftigt, dafür versteht er nicht davon. Aber es sind Möglichkeiten da. Aber so radikal alles zu ändern geht auch nicht, weil da sind aber Verträge anzuhalten, die aber zählen, egal wen, auf was für eine Regierung ist. Also auch der Wilders kann nur nicht europäisch Verträge auf den Kopf zu gehen. Der Wilders ist auch nicht allein an Holland. Auch die klassischen Parteien, Sozialisten sind Männer infiziert. Die Liberalen. Ja, das für mich ja etwas Schlimmes, dass eine Liberalpartei sich mit dem Wilders zusammen geht, für ein Land zu regieren, ob schon eine Möglichkeit da gewesen ist. Hätte ja können PVDA, der Sozialistische Partei, zu einer Regierungspartei machen zu sein. Die Partei wird auch als Nummer 1 Timmermans bei der Europawahl aufgeschnitten. Also da wären andere Möglichkeiten dran. Die große Gefahr, die ich gesehen habe, ist der Tatsache, dass die Rechtsradikale bei Rechtsradikalen sind, dass nicht mehr Frankreich nicht mehr regierbar ist, sondern dass los die Europäische Union nicht mehr regierbar ist. Am Frankreich könnte keine stabile Regierung mehr an sich nur zu stehen. Ob links oder rechts radikal. Wenn es ein Jahr lang, ne? Ja. Weil können sie neu wählen gehen, wenn sie ablesen, kann man eigentlich das selbst dabei rauskommen. Das ist nicht, man ablesen geht ja nicht durch, das haben wir ja gesehen. Italien, wenn das sing, extra wäre, führen geht, das ist ein Land für die dritte Ökonomie, was nicht mehr wirklich zählt, an Deutschland als schlecht regiert im Moment. Die deutsche Regierung muss sich mehr... Lo besser, sie sind in Akkord. Ja, sie sind in Akkord, aber das ist intern. Ja. Aber die Landtagswahlen kommen am Osten, da riskiert ja den Einfluss von der AfD und den Druck nach beiden. Da müssen sie ganz oft sich enthalten, weil sie an der Regierung über europäisch fragen. Nicht eins gehen. Das verstehe ich, dass das in Deutschland geschieht, das pur mal geschieht von CDU, weil der SPD regiert, aber nur geschieht dauernd. Das war beim Lieferkettengesetz. Ja, das Lieferkettengesetz. Du hast die FDP blockiert. Ja. Da sind wir von den Jean-Claude, du bist vielleicht mal d'accord. In Deutschland könnte es ein großes Reis von der die drei Länder. Ja. Das Brandenburg, Thüringen und Sachsen. So wie Wat ich höre, dass Brandenburg GIF wahrscheinlich stabil bleiben, man denkt, so eine ganz große Koalition, mit den Grünen dabei, während an den zwei anderen Ländern riskiert, der AfD den Ministerpräsidenten zu kriegen. An allen drei Ländern, hat man gesagt, wird der AfD die GIF der AfD die stärkste Partei. Und die werden sich wirklich ja immer an, auch auf die etablierten Parteien. Ja, wir werden sie am nächsten Jahr. Das ist so, mit meinem Beispiel Deutschland, Frankreich, Italien, für Namen Frankreich und Italien. Italien, als, dass wir nicht dürfen vergessen, dass wir auch den Euro holen. Ja. Den Lotsachen zusammenhelfen. Das wird der Deiwe lassen. Das gibt aufgewehrt, den abgewehrt gehen, der Rhein und all der. Aber den Euro, der kennt nicht durch die Unstimmigkeiten der Gefahr. Das geht ganz schwer. Die französische Staatsschuld ist enorm heiß. Enorm heiß. 3200 Milliarden. Ja. 1981, wie der Mitterrand angetreten ist, du hast Frankreich ein Budgetdefizit von 0,1% und Lohe von 5,7%. Die Schuld war extrem niedrig. Ja, 700. Ja. Und der ist nur 117%. Kommissar, du hast eine Defizitprozedur angelegt in Frankreich. Und wenn das so viel geht, sind nur 7 Prozeduren angelegt. Und 12 Länder sind eigentlich ein Punkt, für das gehen zu viel gegangen von der Kommission selbst. Belgien ist auch dabei. Belgien auch. Die war ein Gemma dabei. das ist ein Gefahr, wenn die Stabilitätsfaktor, den den Euro durchstellt, plötzlich schwächelt. Da geht doch politische Gestaltung von der Welt, von Europa aus betrügt. Bald nicht mehr möglich. Das ist das Einzige, was als positiv differenziell parallel zu anderen Teilen von der Welt aussehen. Ich wollte noch ein anderes Land, das will man dranholen, Ungarn, wie ihn die ganze Europäische Union vierfeiern kann, das würde ich schon aber beim Viktor Orban gesehen, den obische Fausch auf Moskau bei den Wladimir Putin gereist, als die erste Woche von der ungarischen Ratspräsidenz der Russland-Front gesagt, sich eben aus einer Friedensmission geht dem Kremlschef demonstrativ die Hand, Matzen am Krieg, ein absoluter Tabubruch. Aken kann manifestement den Elektron libre durchstoppen, Herr Assemann. Also, für alle Recht, das werden du gemerkt, ist ganz schlimm. Weil nicht lang für Europa. Das geht schon den Auftritt von Europa, die sich wollen desolidarisieren mit der Linie, die wir haben. Aber auch noch draußen. Denkt an die Länder vom Global South, die so, wenn sie die Bilder da gesehen haben, los, der Präsident von der Europäischen Union, da gibt es ja Differenzen. Ja. Als beim Putin, an Hevel, da Frieden machen, an alle Götten, die anderen in Europa sind oder gehen. Das ist Gift für den Zusammenhalt von der Europäischen Union, noch wann, aber auch für einen noch draußen. Den Orban, als den Orban, an mir hun Jean-Claude, mir hun ich meine, wir zwei sind aus da eins dran, wir haben viel zu viel lang noch geguckt. Ja. Wir haben den nach 2010 wird den angefangen. 2010. 2016 hatten wir einen Krieg gesagt, der müsste rausgehen. Das wäre vielleicht, dem wir so kein drüber gelebt. Mit Lo 2023, 2024 sind wir auf einer Linie gekommen, wo den Orban eigentlich in Unterseeboot aus von den Chinesen auf von den Russen. Und das für die Europäische Union. Wir müssen versichern an der Europäischen Union, nicht nur versichern, wir müssen machen, dass was die Defense von vom Rechtsstaat geht, dass wir da einen Link kriegen. Das Einzige, was wir haben, das ist die Geschichte von der Atombombe, wie man das genannt hat, vom Artikel 7 für Stimmrechte wegzuholen. An die lamentable Diskussion, die ich in dem Mat gemacht lang an dem Europa, bei den Europaministerin. Lamentabel. Wo man heißt, 14 gegen 13, wo wir müssen nur stimmen, für Wahrheit, nur durch die Schuhe zu kriegen. Wir haben keine Emprise als Europäische Union für die gegen der Rechtsstaat verstoßen, und das muss man als Kind, ansonsten bricht das Ganze, wenn wir den nach 10 Jahren noch mal schläfen müssen, dann so ich, da weiß ich nicht, für Europa ja nur ausgesehen. Was kann dann du als Antwort konkret kommen? Da sind die Urbanisten an der Majorität. Eigentlich geht es ja nicht. Was kann du konkret als Antwort kommen, Herr Juncker? Denn Wladimir Putin, den Friedrichschen natürlich, was er auftritt, sieht, empfängt Viktor Orban als Vertreter von der ganzen Europäischen Union. Nicht extra Wert auf die Feststellung gelöst, dass er nicht neben den ungarischen Premier hängt mit dem Präsident, Land, der Vertreter von der Präsidentschaft von der Europäischen Union. Ich habe für lange Jahre verlangt, dass den Ungarn, dem Orbán, seine Partei aus der EVP ausgeschlossen wird. Denn Orbán hat auch mich persönlich beleidigend Kampagnenplakate an Ungarn abgehängt. Die gewissen Westen Geisteskind, das sind Aber das ist nicht allein. Die Slowakei ist in einem ähnlichen Fall. Der Fico, Fico, der Fico. Fico. Das ist Sozialist gewesen, die hat schon auf den Nerven rumgedanzt, wie nach die erste Kehr Premier war. Nationalisten. Die rausgehecken, die haben verloren. Premier, das heißt, was ich so nachher. Es gibt immer mehr Leute, die den Rechtsradikalen auch programmatisch recht gehen. Und dafür müssen wir uns an der Sache stellen. Nicht nur so ein Orban als ein gelungener Kerl, den Orban als ein Gefahr für Europa. Wenn den nur Nachahmer von den aber entretemps fanden, ich gucke den Österreichischen, weil er mit ganz viel, nicht nur Spannung, mit ganz viel Sorgen gehen. Die Kickel können im Kanzler gehen. Nachdem hatte ich Streibis am Messer, wie ein Innenminister war. Du hast den da auch abgeschrieben. Ich war dabei wie der Salvini. Ja. Also, dafür nein, kann es muss sein, an der Sache den Rechtsradikalen entgegentreten. Und nicht nur so, das ist ein Gefahr, das ist ein Gefahr. Mit das Leben leidet. Also muss ich so, Punkt für Punkt, was geschieht, von dem etwas zu sorgen kriegen in Europa. Das ist ein Gefahr. Mit gesagt, aber auch, dass in einem Land wie den USA, wie du dann oft schließt, just kurz, Präsident, große Chancen hat, für ihn gewählt zu gehen, die verurteilt, dass der mit Fake News alternative Fakten operiert hat. Also ich glaube nicht. Steht aber nur für unter dir für ein Festhaus. Ja, ich glaube nicht, dass die Justiz den Trump stoppen kann. Die Einzigen, die den Trump stoppen können, sind viele. An verschiedenen Staaten. Sie sind drei, vier Staaten, die Kapital sind. Und ich hoffe, dass Amerika, das größte Land, das so große Persönlichkeiten dafür bringt, so große Politiker, Künstler, Sportler, dass die aber wenig überlegen und nicht dem Mensch tut, was ihn als den Fachflüger, das ist ja ein total verflühen Tipp, dass den Geschenke von Amerika und dann das Geschenke von der Welt so können beeinflussen. Wenn den Trump gewählt wird, dann riskiert der zu kommen, was ihr immer seht, zum Beispiel, dass ein Diktatfriede kommt an den an der Ukraine, dass NATO und Wackler kennt mit alle Konsequenzen, die das mit sich bringt. Aber für und allem. Ich habe ihn zweimal hier, Jean-Claude, mit einem Zeimels auf der UNO, wo er immer gesagt hat, wir brauchen keinen Multilateralismus mehr, wir brauchen Patriotismus. Aber was Patriotismus ist, den an die falsche Richtung geht, das wissen wir hier in Europa am besten. Ich habe ihn erlebt, nicht in einer großen Saal, wir waren an stundenlangen Diskussionen an seinem Oval Office. Und den als nicht zu unterschätzen. Mehr die amerikanische Zivilgesellschaft das auch nicht zu unterschätzen. Was mich beeindruckt hat bei den amerikanischen Wahlen, dass die kleinen Leute, die Multimilliardär, die gestimmt haben, von hin, ihre besten Interessenvertreter wie. Und den Trump, den hört sich programmatisch am Kopf nicht geändert. Das gibt die größte Stunde von Europa, wenn der Trump rumgewirkt wird. Weil wenn wir dann nicht zusammenstehen, keinen kohäsiven Block durchstellen, dann beherrscht das Trumpsche Denken nur ganz Welt. Das ist die Stunde von Europa für ein Gegengewicht zu schaffen. Und an den Zustand, wo wir uns befanden im Moment. Sind wir nicht gut aufgestellt? Sind wir nicht richtig equipiert, für das zu machen? Das nicht nur in Europa geht, sondern wenn Europa inner geht, da gehen viele Leute an der Geld, an der Welt mehr unglücklich, wie sie heute sind. Das ist beunruhigend. Lasst wieder, dass wir noch viel zu sagen. Ich werde erst mal noch über den Pendant zu Donald Trump, dem Joe Biden. Wir sind leider los schon. Ich werde Zeit, ich meine, Leute, verzeihen, dass das heute mit meinen Witten, die ich hat, an denen ich merci sagen, für das Kommen dem Jean-Claude Juncker und dem Jean Assebon. Ich sage merci. Nächste Woche ist dann den DP-Kultur. Ich sage dem Jean merci, weil so freundlich sind sie mir noch verlangt. Sieh mal, da muss da einer kommen. Ab nächste Woche ist dann den Eric Thiel invité. Merci für heute und noch einen schönen Weekend. Sehr wüst.